Erster Jahwe sprach zu Mose und Aaron in Ägypten. Zweiter dieser Monat ist für euch der wichtigste Monat im Jahr. Dritter sagt dem Volk Israel, am 10. Tag braucht jede Familie ein Lamm. Vierter ist die Familie zu klein? Dann teilt das Lamm mit dem Nachbarn. Fünfter das Lamm muss gesund und ein Jahr alt sein. Sechster behaltet es bis zum 14. Tag. Dann schlachtet das Volk die Lämmer am Abend. Siebter streicht etwas Blut an die Türrahmen von euren Häusern. Achter ist das Fleisch in dieser Nacht. Es muss über dem Feuer gebraten sein. Neunter ist es nicht roh oder gekocht. Bratet das ganze Tier über dem Feuer. Zehnter lasst nichts bis zum Morgen übrig. Verbrennt den Rest am Morgen. Elfter esst schnell. Tragt eure Schuhe und habt euren Stock in der Hand. Zwölfter, ich gehe heute Nacht durch Ägypten. Ich töte jedes erste Kind und jedes erste Tier. Dreizehnter, das Blut an den Häusern ist ein Zeichen. Ich sehe das Blut und gehe vorbei. Vierzehnter, erinnert euch immer an diesen Tag. Feiert jedes Jahr ein Fest für Jahwe. Fünfzehnter, esst 7 Tage lang Brot ohne Hefe. Werft alle Hefe aus euren Häusern weg. 16. Trefft euch am 1. und 7. Tag. Arbeitet an diesen Tagen nicht. 17. Feiert das Fest vom Brot ohne Hefe. Ich habe euch heute aus Ägypten geführt. 18. Ist Brot ohne Hefe vom 14. bis zum 21. Tag. 19. In diesen 7 Tagen darf keine Hefe in euren Häusern sein. 20. Ist kein Brot mit Hefe. Esst überall nur Brot ohne Hefe. 21. Mose rief die Anführer von Israel. Er sagte, holt Lämmer für eure Familien. 22. Taucht einen Zweig in das Blut. Streicht das Blut an die Türrahmen. 23. Jahwe geht durch das Land. Er sieht das Blut an der Tür und geht vorbei. 24. Haltet diese Regel für immer. Sie gilt für euch und eure Kinder. 25. Macht das auch im neuen Land, das Jahwe euch gibt. 26. Eure Kinder werden fragen, warum machen wir das so? 27. Sagt ihnen, es ist ein Opfer für Jahwe. Er hat uns in Ägypten beschützt. 28. Die Israeliten machten alles so, wie Jahwe es gesagt hatte. 29. Um Mitternacht tötete Jahwe alle ersten Kinder in Ägypten. Auch den Sohn vom Pharao. 30. Der Pharao und alle Ägypter standen nachts auf. Überall gab es lautes Weinen. 31. Der Pharao rief Mose und Aaron. Er sagte, geht weg von meinem Volk. 32. Nehmt eure Tiere mit. Geht und bittet um Segen für mich. 33. Die Ägypter wollten, dass das Volk schnell geht. Sie hatten Angst vor dem Tod. 34. Die Leute nahmen ihren Teig ohne Hefe mit. Sie trugen ihn auf den Schultern. 35. Die Israeliten fragten die Ägypter nach Silber, Gold und Kleidung. 36. Jahwe half ihnen. Die Ägypter gaben ihnen alles, was sie wollten. 37. Die Israeliten gingen von Ramses nach Sukkot. Es waren 600.000 Männer zu Fuß. 38. Viele andere Menschen und sehr viele Tiere gingen mit ihnen. 39. Sie backten Brot ohne Hefe. Sie mussten Ägypten sehr schnell verlassen. 40. Die Israeliten lebten 430 Jahre lang in Ägypten. 41. Genau nach 430 Jahren verließ das Volk Jahwes das Land Ägypten. 42. Jahwe passte in dieser Nacht auf sie auf. Alle Israeliten sollen sich daran erinnern. 43. Jahwe sagte zu Mose und Aaron, das sind die Regeln für das Passa. 44. Ein gekaufter Diener darf mitessen, wenn er beschnitten ist. 45. Ein Gast oder ein Arbeiter darf nicht mitessen. 46. Ist das Fleisch in einem Haus. Brecht keine Knochen von dem Tier. 47. Das ganze Volk Israel soll dieses Fest feiern. 48. Fremde dürfen mitfeiern, wenn die Männer beschnitten sind. Dann gehören sie dazu. 49. Das Gesetz ist für alle gleich. Es gilt für Einheimische und für Fremde. 50. Alle Israeliten machten es so, wie Jahwe es befohlen hatte. 51. An diesem Tag führte Jahwe die Israeliten in ihren Gruppen aus Ägypten heraus.